Kundgabe 4785. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.11.1949. Nachfolger Jesu. Verbreiten seiner Lehre. Geist wirken. In meinem Namen sollet ihr tätig sein. Was ich also auf Erden getan habe, das sollet auch ihr tun, immer mich und mein Wirken, meine liebe Lehre anführend, auf dass ihr als meine Nachfolger euch ausweiset oder auch als Knechte den Auftrag des Herrn erfüllet. Dann wirket ihr in meinem Namen für das Reich Gottes. Ihr setzet das Erlösungswerk fort, das ich begonnen habe, indem ihr den Mitmenschen die Mittel und Wege angebt, sich zu erlösen. Es ist dies ein schöner Dienst, den ihr mir leistet, wenn ihr gleich mir, den Mitmenschen, die Liebe predigt, wenn ihr ihnen meine Lehre vermittelt, die euch zu diesem Zweck, rein und unverbildet, gegeben wird. Ich selbst bilde euch dazu aus. Ich gebe euch, was ihr euren Mitmenschen weitergeben sollet. Ich belehre euch, auf dass ihr das Evangelium weitertraget in die Welt. Ich verlange nichts von euch, als dass ihr das tut, was ich getan habe, in der Liebe zu leben und dadurch das Licht der Weisheit in euch zu entzünden. Dann könntet ihr dieses Licht leuchten lassen und das Dunkel erhellen, das über die Erde gebreitet ist. Warnet und ermahnet eure Mitmenschen und kündigt ihnen das nahe Ende an, wie auch ich den Menschen das Gericht angekündigt habe. Dann seid ihr meine rechten Diener, meine Stützen in der Endzeit. Dann seid ihr treue Arbeiter im Weinberg des Herrn. Nur kurz wird die Zeit eures Wirkens sein, das in seinem ganzen Umfang erst einsetzet, so ich mich den Menschen offenbart habe, durch die Elemente der Natur. Doch auch zuvor schon sollet ihr eifrig tätig sein und die Vorarbeit leisten, die euer Wirken nachher bedingt. Ihr sollt euch mit meinem Wort so vertraut machen, dass ihr lebendige Vertreter dessen werdet. Ihr sollt euch von mir belehren lassen und meine eifrigen Schüler sein. Ihr sollt euch selbst bemühen, mir nachzufolgen in eurem Lebenswandel. Ihr sollet mir dienen mit dem Herzen und dem Mund. Das heißt, mich durch euch sprechen lassen, auf dass mein Wille den Menschen kundgetan wird. Ihr sollt die reine Wahrheit empfangen und sie auch vertreten. Das heißt, gegen den Irrtum vorgehen, der verderblich ist für die Menschen und sie hindert am Seligwerden. Und alles, was ihr tun sollt, erfahret ihr durch mein Wort. Darum seid dankbar, dass ihr mein Wort empfangen dürfet, dass ich zu euch rede, direkt oder durch Boten, dass ich euch zu Mitarbeitern annehme und euch die Arbeit anweise, die ihr leisten sollet für mich und mein Reich. Die Liebe soll euch antreiben zur Tätigkeit, doch ich werde euch helfen, wie ich es euch verheißen habe, und euer Lohn dereinst wird wahrlich kein geringer sein. Amen.